Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, dem bisher besten Sailor Moon Podcast in Deutschland, dachten wir. Weil wir dachten, wir waren die Einzigen, das war eine Art Witz. Jetzt hat sich herausgestellt, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt noch einen, den Sailor Moon Podcast auf dem Video, also auf dem YouTube-Kanal von Sailor Cat. Und wir sind jetzt die beiden besten Sailor Moon Podcasts in Deutschland. Genau. Und ja, das Beste daran ist, Sailor Cat ist heute hier. Hallo Sailor Cat. Hallo. Ja, also ich freue mich riesig, dass ich wir jetzt mich auch zusammen einen Crossover-Podcast machen. Heute zum Thema Mew versus Mew. Und zwar Sailor Mew, die alten und die neuen, einfach mal einen Vergleich. Wir werden sie nicht gegeneinander antreten lassen, weil es wäre ja schade um jede Seite, die. Und es wird auch keine gewinnen oder verlieren. Ja. Und um dich mal ein bisschen kennenzulernen, würde ich dir jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Aber ich. Wie gesagt, sie hat einen super Kanal auf YouTube, Sailor Cat, kann ich nur empfehlen. Dankeschön. Unfassbar viele tolle Themen, auch viele tolle Sailor Mew Videos und seit neuestem eben auch einen Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Und ja, die Frage der Fragen, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ja. ich habe im Internet zufällig ein Video zu dem Song Kämpfe Sailor Moon von den Supermoonies gefunden. Und ich fand das irgendwie so toll. Das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich immer mehr von den deutschen Sailor Moon Songs gehört. Ich kannte die auswendig und habe die wirklich stundenlang durchgesuchtet. Aber ich konnte es halt nirgendwo schauen. Und dann irgendwann habe ich halt die Nachricht irgendwo gelesen, dass Sailor Moon auf Viva kommt. Und dann habe ich es da dann halt angefangen zu schauen. Und jetzt ist es meine absolute Lieblingsserie. Und ja, ich bin voll der Anime-Fan und Sailor Moon-Fan. Yay! Aber das ist klasse, dass du über die Moonies draufgekommen bist. Super Moonies, ja. Ja, Super Moonies. Weil ich bin auch nicht direkt in die Serie gekommen. Ich bin über die Hefte zu den Episoden zur Serie gekommen. Ich war ganz erstaunt, dass ich das dann auch im Fernsehen wirklich finde. Wie alt warst du? 13. Aha. Ja, ich war etwas älter. Mitte 20. Aber ja, das ist gut. Wir repräsentieren hier nämlich alle Generationen von Moonies. Genau. Ja. Heute übrigens ohne Rusty, habe ich vergessen zu sagen. Rusty ist noch unterwegs und wir hätten ihn echt dringend gebraucht für den Tech-Support. Aber wir haben es alles hingekriegt. Ja. Noch ein paar Sailor Moon-Standardfragen. Wer sind deine Lieblingscharaktere? Wen magst du besonders? Also meine Lieblingskriegerin ist Sailor Mercury, weil ich finde es halt irgendwie cool, dass sie so die Intelligente und die Taktikerin der Truppe ist und dass sie nicht immer gleich losstürmt und einfach drauf loskämpft. Und ich mag es halt auch, dass sie so ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Und ja, Ami ist cool. Ja, bei Ami habe ich gemerkt, dass Sailor Moon ganz anders ist als alle anderen Sachen, die ich kannte. Das war auch die erste Heft, was ich in die Finger gekriegt habe. Und ich habe immer darauf gewartet, dass sie negativ dargestellt wird. Und es kam einfach nicht. Weil normalerweise diese Art Mädchen, dachte ich, müsste jetzt. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie Dinge erwartet, die mich nerven, und es hat nicht genervt. Nö, ich finde auch ja nicht. Und das ist aber war immer so bei jeder neuen Figur, die eingeführt wurde. Ja, also es gibt zwar auch bei den meisten immer so ein paar Sachen, die mich stören, ja, aber. Ja, aber es gibt halt auch dann bei jeder irgendwelche Sachen, die ich total cool finde. Und ja, jede ist auf ihre eigene Art cool. Eben, sie haben ihre Stärke und es wird ihnen nicht übel genommen. Ja, und sonst ja. An Sailor Moon Lieblings-Arc oder Lieblings-Sailor Moon-Medium oder so? Also Lieblings-Arc ist die dritte Staffel, also der Infinity-Arc. Ja. Ich weiß auch nicht so 100% warum, aber den finde ich irgendwie am coolsten. Die Outer? Hm? Die Outer Senshi vielleicht? Ja, die können auch ja dazu beitragen, ja, aber nicht nur. Hotaru war auch toll. Gut, ja, sie ist auch ja eine. Hotaru. Ja. Ich fand auch, dass die Spannung gut aufgebaut war in dem Arc. Ja, der ist super. Okay. Und noch Ansonsten, ja. also von den Versionen her habe ich jetzt aber keinen Liebling, weil da finde ich halt auch, alles hat seine Vor- und Nachteile und ich liebe auch alles, also auch die Musicals, auch BGSM, alles. Na, das sind ja sowieso die besten. Ja. Ja. Okay, und wir haben schon ein bisschen verraten, aber die letzte Frage ist, wie fanst du, mein Deutsch on fleek, also wie, ja. Was ist damit genau gemeint? Weil du ja auch aktiver Fan bist, also Dinge tust, nicht nur konsumierst oder wie, ja. Also, Ja. Also ich habe ja da wie meinen kannst. YouTube-Kanal und da mache Ja. ich halt dann auch ja einfach Videos über Sailor Moon oder ich covere Songs. Ich habe auch ein paar Fanfictions geschrieben. Also sowas in die Richtung. Ja. Ja, okay. Dann wissen wir ein bisschen mehr über dich jetzt. Gut. Yeah. Zum Thema Seramu versus allgemein. Gibt es auch auf deinem Kanal ein sehr schönes Video? Dankeschön. Ja, wo das alles gut zusammengefasst wird. Ja, so Seramu für Einsteiger quasi. Ja, und ich weiß nicht, ob wir Zuhörer haben, die einfach gar nicht wissen, was es ist und sich das ja anhören, um mal eine Ahnung zu kriegen, was da auf einen zukommt. Ich werde versuchen, jetzt einen super kurzen Infodump zu machen mit deiner Hilfe. Die Sailor Moon Musicals sind schon sehr, sehr früh auf die Bühne gekommen, 1993, als die Serie gerade erst angelaufen war. Ja, genau. Und haben dann gleich zur ersten Staffel der Serie ein Musical gemacht. Und dann ging das durch bis 2005 mit vielen, Ja. vielen verschiedenen Darstellerinnen und Darstellern und verschiedenen Themen und auch nicht immer nur parallel zur Handlung der Manga oder Anime, sondern auch viele eigene Dinge, da kommen wir noch drauf zu. Genau. Ja, und dann gab es eine Pause und jetzt 2013 zum Start von Sailor Moon Crystal gab es eben auch wieder neue Musicals. Yay. Ja, super. Und die haben erstmal diese ganzen Arcs nochmal nacherzählt, die ganzen Staffeln nacherzählt und fangen jetzt aber auch an, eigene Sachen zu machen oder zumindest schon mal Varianten zu machen. Ich habe von dieser Ja. ganz neuen Show zumindest mal einen Bericht gesehen auf Tumblr von jemandem, worum es da Ja. ungefähr inhaltlich ging. Man sieht ja nichts, man hört kein Lied, man sieht kein Video, es wird. Ja, doch, Videos habe ich Hast tatsächlich du schon gesehen? gesehen. Wo? Ja, aber Ja. das war auch auf Tumblr, aber kann ich dir dann vielleicht später schicken. Mach das mal, ja, entweder auf dein Tumblr oder irgendwo, wo wir es finden, weil, ja, aber was die eben machen ist, innerhalb der ersten Staffel einfach eine neue Geschichte erzählen mit den bekannten Figuren, neues Problem, neue Lösung, so. Es könnte eine Episode sein, so klingt es eigentlich. Also von der Story her weiß ich da jetzt gar nicht so viel. Ich weiß halt nur, dass es da diese zwei Gruppen gibt, nämlich Moon und Stars, und dass das irgend so eine bekannte Idol Group ist, die halt da quasi dann als Cast genommen Ja, haben. sie haben für die Senshin die Idols aus der Casting-Pop-Gruppe oder wie man immer man es auf Deutsch sagen will, die eben jetzt die Inner Senshi spielen und für die Outer haben sie Musical-Darstellerinnen genommen. Und ich weiß nicht, und sie haben eine Handlung, die während der ersten Staffel ungefähr spielt. Also es gibt Kun-Saito und er macht irgendetwas mit Usagis Schulklasse. Okay. Ich weiß aber nicht, welche Lieder sie singen. Und ja, wir müssen wahrscheinlich warten, bis die DVDs verkauft werden. Wahrscheinlich ist das alles auf einen DVD-Marketing zugeschnitten und man will vorher nicht zu viel zeigen. Ich weiß nicht, also ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, dass man da quasi dann diese Darsteller einnimmt, einfach nur, weil sie eine berühmte Idol Group sind. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass die da gar nicht so wirklich zu den Rollen passen könnten. Aber das sehen wir noch. Und also ich bin jetzt auf jeden Fall offen dafür und will jetzt auch nicht zu viele Vorurteile haben. Also ich würde mir auf jeden Ja, Fall gerne mal anschauen. von der Körpersprache hat es bisher gepasst und dadurch, dass eben auch in den anderen Rollen Ehrlich gesagt gab es auch schon immer mal ein paar Inner Senshi, die jetzt nicht super professionell waren, aber die Mischung hat dann gepasst. Ja, das stimmt schon. Ja, eben, man muss es auf sich zukommen lassen und ich denke, dass, aber dazu können wir nachher bei dem Thema Darsteller und Schauspielerinnen noch kommen, weil wir gerade unseren Infodump schon wieder mit sehr viel Info vollblasen. Ja, also wie gesagt, es gab sehr viele Musicals, sehr viele neue. Die meisten wurden ein paar Mal, also sehr oft aufgeführt und dann nach einem halben Jahr nochmal in einer veränderten Form aufgeführt. Das heißt dann Kaitaban, wenn die Lieder etwas verändert wurden, die Handlung neu erzählt wird. Und ich hatte gehofft, gestraft wird, aber das war nicht immer der Fall. Trotzdem ist es immer interessant, die gleiche Geschichte in verschiedenen Versionen und vor allem auch mit verschiedenen, wenn manchmal auch verschiedene Schauspieler, Schauspielerinnen reinkommen. Ja, kann ich Okay, bestätigen. ja. Also es ist eine lange Liste hier von vielen, vielen Musicals und ich habe auch ehrlich gesagt nicht alle gesehen. Aber das kriegen wir schon hin, weil ich denke, die typischsten haben wir alle gesehen, beide gesehen und das kann man dann sehr gut vergleichen, wie das mit den neuen ist. Die neuen habe ich gesehen. Also, sie sind alle auf YouTube. Es ist Nein, allerdings nicht die alle, neue nicht nicht alle. mehr. Okay, es gab eine Zeit lang mit Untertiteln bei, also heute gibt es sie noch bei Sea of Serenity und eine andere Seite musste die untertitelte Fassung runternehmen von ihrer Seite und man hat den Eindruck, vielleicht kommt da auch noch eine DVD vielleicht. Vielleicht wollen deswegen die Rechteinhaber im Moment nicht, dass Fanversionen kursieren. Ist nicht ganz klar. Aber die Älteren gibt es Ja. auf jeden Fall direkt Die auf Älteren, YouTube ja. und die neueren Legalität hin oder her, aber die gibt es noch auf verschiedenen Seiten mit Fan-Untertitel und wenn eine DVD rauskommt, ich würde sagen, solange Aber keine DVD. es sind ja bisher eigentlich alle DVDs rausgekommen. Also bis auf halt das ganz Neue. Okay. Ja, das Blöde ist halt, die Dann sind halt kauft. teuer und Ja. nicht so leicht zugänglich, weil sonst hätte ich mir die auch schon gekauft, aber ist halt Und schwierig. auch nicht. Doch, die sind untertitelt, oder? Also die Shows sind zum Teil mit Untertiteln. Also auf DVD nicht. Es gibt wohl Leute, die in der Show eine Brille bekommen haben, auf der die Untertitel Ja. eingeblendet waren. Und ich weiß nicht, ob Englisch oder Französisch, weil ja eine Show auch nach Frankreich gegangen ist. Und Das ist krass. die haben auf jeden Fall französische Untertitel gemacht, aber es gab, glaube ich, auch englische Untertitel direkt in der Show. Also das öffnet sich ein bisschen für die internationalen Fans. Jo, also ich muss auch noch sagen, von den alten habe ich alle gesehen, bis auf ein einziges, aber davon habe ich zumindest das Kaitaban gesehen und von den neuen auch alle, bis auf Amour Eternal, weil das finde ich nirgends. Ja, weil Okay. das finde ich halt auf YouTube nicht und bei den anderen Seiten ist es ein bisschen kompliziert irgendwie. Ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Das können wir vielleicht rausfinden. Ja. Ja. Jo. Dann würde ich sagen, dass wir einfach mal ein paar so Oberthemen machen, wie zum Beispiel, weil wir schon dabei sind, Charaktere, Darsteller. Also nur die Darsteller erstmal. Charaktere würde ich gerne separat besprechen, weil das auch seinen Reiz hat. Die vielen Facetten, die die Charaktere bekommen, das hat natürlich auch mit den Darstellerinnen zu tun. Aber ja, es gibt eben für jeden Charakter in Sailor Moon, dadurch, dass es so viele Musicals sind, sehr, sehr viele Darstellerinnen. Das Und stimmt. bei Alt versus Neu, ja, es ist eben jetzt alles Takarazuka in den Neuen, das heißt, alle Rollen werden von Frauen gespielt. Ja, also früher wurden zwar auch schon einige Männerrollen von Frauen gespielt, sogar einmal eine Frauenrolle von einem Mann, aber halt Tuxedo Mask und so war früher halt auch trotzdem immer ein Kerl, dann auch einige Bösewichte, aber heute sind da wirklich alle Frauen und es funktioniert. Ja. Obwohl, muss ich sagen, Yamato Yuga, die den neuen Tuxedo Mask spielt, ist eine tolle Yamato Yuga. Ich könnte alles schauen, was sie sagt und macht. Aber sie ist nicht der beste Tuxedo Mask für mich. Also der Beste nicht, aber sie ist gut, finde ich. Weil sie so souverän ist. Und so suave, sag ich mal. Sie ist einfach so, ja, so sexy und so mühelos sexy und das ist Mamoru einfach nie gewesen und auch nicht als Tuxedo Mask. Ich denke, ich habe ihn eben als einen Charakter, dem es schwerfällt, so aus sich rauszugehen und das ist jetzt bei Yamato Yuga nicht der Fall. Sie ist einfach zu cool eigentlich, sie für die Rolle, zu gut für diesen. Oh mein Gott. Aber ich bin froh, dass wir sie hatten. Das dachte ich mir auch bei, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der hieß auch Yu. Der dachte ich mir auch, der ist einfach zu cool für Tuxedo Mask, weil der sah so aus wie so ein Teenie-Idol, also wie so Shirotayo. Ein Teenie-Popstar. Ja, Shirotayo ist mein Lieblings-Tuxedo Mask. Einer von meinen beiden. Kenji Urai gab's noch, der kannte unfassbar gut tanzen und war richtig süß mit Usagi. Also Kenji ist mein Lieblings-Tuxedo Mask. Ja. Und Yu, also Shirota ist dann meine Nummer 2. Ja, aber ich finde auch, dass der ein bisschen zu cool ist für Tuxedo Mask. Nein, das finde ich eben nicht, weil er war sehr jung, als er die Rolle angenommen hat. Er war, glaube ich, 17 oder 18, als er das erste Mal Tuxedo Mask gespielt hat. Sprich, er hat das richtige Alter. Und ich fand, wenn er mit der Gitarre da sitzt und spielt a cappella, was ganz Einfaches, er zeigt schon viele Seiten von sich, die verletzlich sind, sensibel, er ist auch manchmal ein bisschen überfordert in manchen Szenen und das, finde ich, passt dann schon sehr gut. Also gerade, weil ich ihn nicht so super cool finde, weil ich finde, dass er nicht ganz so souverän alles ist, weil er ist wahrscheinlich neu, ich weiß nicht, ob das sein erstes Musical war, aber gerade deswegen mag ich ihn, weil er am nächsten dran ist, finde ich, an dem Alter und an der Unsicherheit, die eigentlich Tuxedo Mask haben müsste und Mamoru auch definitiv hat. Und er ist süß mit Kindern. Auch cool. Er ist total süß mit Chibi Chibi und Chibiusa. Mhm. Und ich mochte auch. Und er kann super singen. Und er kann super singen. Ja, sehr schöne Stimme. Und das, ich achte auch sehr, es gibt einen sehr frühen Tuxedo Mask, der sah jünger aus, obwohl er, glaube ich, nicht jünger war. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und er hat eine ganz süße Stimme. Ich war ja der zweite, glaube ich, den es gab. So ein etwas kleinerer, postbäckiger Typ. Und ich mochte total seine Stimme. Weil da bin ich jetzt nicht sicher. Die hatten ein so süßes Lied miteinander und er hat wirklich sehr, sehr schöne Stimme. Das mochte ich. Und ja, das würde auf den ersten Tuxedo Mask zutreffen, weil ich glaube, danach war es ja dann eh schon Yuta Mochizuki, aber ich bin nicht sicher. Könnte sein, aber ja. Und da Tuxedo Mask unvergleichlich, vor allem weil der in den ganz neuen Muse die Pluto-Darstellerin Tuxedo Mask spielt. Und die so klasse als Pluto. Und mit den ganzen Autors, auch die Schauspielerinnen haben so viele lustige private Bilder gepostet und sie ist auch, ihre Stimme und ihre Bühnenpräsenz war fantastisch als Sailor Pluto. Und das stimmt. Da bin ich schon gespannt, ob ich, wenn ich sie mal zu sehen kriege, wie ist sie als Tuxedo Mask? Ja, kann ich mir auch noch nicht ganz so vorstellen, aber ich glaube, die macht gut. Ja, sie hat eine Wärme als Person, wo ich denke, das könnte schon sehr, sehr schön passen. Ja, sie sieht im Tuxedo sehr süß aus. Ja, und bei den neuen Musicals, wenn wir schon bei neuen sind, ich mochte die erste Usagi. Weil von den neuen? Ja, von den neuen. Satomi, genau. Die mochte ich, weil sie charakterlich hat es einfach gepasst. Ja, ich muss aber sagen, dass ich die von den alten Musicals, also die Sailor Moons, mehr mag, aber ich mag die neuen trotzdem. Ja, also es ist, da muss ich sagen, das sind dann wirklich zwei völlig verschiedene Welten, weil die beiden neuen Usagis, ehrlich, beide nicht super singen können. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man merkt so ein bisschen, dass bei den Neuen, die mehr gecastet werden, weil sie halt genauso aussehen, wie man sich die Senshi vorstellt, aber manche können halt nicht so ultra singen. Ja. Aber Schauspielern können sie meistens schon alle. Und sehr gut tanzen. Bin mit massiv beeindruckt von der Choreo. Das ist was ich jetzt nicht könnte, mir irgendwelche komplizierten Bewegungsfolgen merken. Und sie können wirklich alle tanzen. Aber findest du auch, dass die wirklich genauso aussehen, wie man sie sich vorstellt? Also die meisten? Ha, ich bin... Nein. Ich bin sehr geprägt von PGSM mit Videos dabei. Aber das mag ich eigentlich, wenn ich mal was Neues und anderes sehe. Ja, genau, finde ich auch super. Und es gibt ein paar Schauspielerinnen, wo ich sagen muss, okay, die sehen genauso aus. Also wir haben vorhin kurz angesprochen, die neue Jupiter, Takahashi Yu. Beste Jupiter, toll. Perfekte Jupiter. Ja, finde ich auch. Ich kenne sie aus Kamen Rider Kiva, da hatte sie auch eine Vampirjägerrolle, also viel Action, Power-Person, starke Persönlichkeit, es hat so schön gepasst. Und ich war ganz überrascht, wie gut sie dann auch hier in dem Musical singen, tanzen, kein Problem. Ich wusste, sie kann Schauspielern, sie kann Action, sie kann alles, wie sich jetzt rausstellt. Und bei ihr mag ich schon, dass sie sich abhebt von diesem, von, ja... schönen Mädchen, Cookie Cutter, Schablone F, Dingens. Weil bei manchen Mädchen hat man schon den Eindruck, ja, Hauptsache sie sehen hübsch aus, aber und bei den neuen hat für mich auch Sailor Venus rausgeragt, aber die ragt in den Musicals immer raus. Die haben, glaube ich, immer viel Spaß. Also ich muss auch sagen, dass ich zumindest die erste von den neuen Sailor Venus, Shiori, glaube ich, hieß sie, dass das auch meine Lieblings-Venus ist. Die hat das gewisse Extra. Die hat irgendwie sowas Niedliches, aber auch sowas Verpeiltes, finde ich. Und sie bringt die Energie einfach, ohne jetzt in manchen älteren Musicals hat Venus so Comic-Relief-Rolle gehabt, hat sehr viel Comic gemacht und manchmal haut's hin und manchmal nicht. Bei den älteren Venusen mochte ich aber manchmal schon, da hat die Comic manchmal auch wirklich gepasst. Für mich zündet die Comic in alle Muse meistens nicht. In den neuen nicht, wenn über Beryls Busen Witze gemacht werden, war nicht mein Humor. In den alten, wenn der Slapstick kommt, wenn Leute über die Bühne robben oder extrem durch die Kulissen flippern, das muss ich meistens nicht haben. Selbst in den besten Muse sind oft Comic-Szenen drin, die nicht ganz zünden, aber manchmal ist es sehr auf den Punkt. Ja, also manchmal, da gibt es halt auch oft so diese Spaßvögel-Charaktere, die halt sehr krass übertreiben. Ja. Aber manchmal machen sie schon sehr witzig und sehr gut. Also ich muss auch oft lachen, aber manchmal ist es halt, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es ein bisschen zu viel. Ich bin es mittlerweile gewohnt, mir macht es mittlerweile nichts mehr, aber am Anfang dachte ich mir auch schon so, oh, die Alltagsszenen, wann sind die vorbei? Das waren die Sachen, als ich die als erstes gesehen habe, die mich von Mew eigentlich lange Zeit abgehalten haben, bis ich dann mal die Musik wirklich gehört habe. Aber die Kinder im Publikum lachen an diesen Stellen. Also das ist einfach japanischer Publikum, Humor. Japanischer Humor ist halt anders. Da hätte ich an Japan ein paar Fragen. aber die beste Comic-Szene in den alten Muse ist für mich Sailor Venus, wenn in Starlight Ryusei Densetsu versuchen die Shiteno sich an die Sailor-Kriegerin ranzumachen und Venus bleibt standhaft und sagt, mein Herz gehört für immer Taiki. Und dann wirft ihr ohne ein Wort der Kunzaito nur seine Kreditkarte zu und sie, ich würde sterben für ihn, eine Goldkarte. Also dieses ihr tiefes Bedürfnis nach glamourösem Leben, nach Star-Leben, und er hat wahnsinnig viel Geld. Ja. Ich weiß nicht, so spontan wird mir da jetzt keine lieblingslustige Folge Szene einfallen. Ich weiß nur noch, dass das Musical Alien Densetsu, zumindest die letzte Version, die war, fand ich unlustig. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es mehrmals geschaut. Meistens schaue ich rein, nach 2 Minuten ziehen die Senshi ein Schwert und fangen mit Schwert zu kämpfen, dann macht mein Gehirn bzzzt, bzzzt, bzzzt. und dann weiß ich nicht mehr viel, was danach kommt, weil dann bin ich schon fertig. Dann ist das Musical für mich schon das Beste. Aber es kommt so eine, in Ehen den Set so, die Starlights machen so eine Wortspielkaskade ja. von blöden Sherlock Holmes-Witzen und ich mag nicht einen davon. Also was, ja, das versteht jetzt keiner, was ich witzig fand, als sie so Planeten aufgezählt haben, keine Ahnung, Suisse, Katze, und dann sagt einer so, Antanose, und das bedeutet so, deine Schuld, aber es klingt halt auch wie ein Planetenname auf Japanisch. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, oder da gab es auch... Erzünden, ja. Hm? Ein paar da gab es auch, auch so voll die witzige... Oh Gott, warte. Das heißt Kick Out a Bloody Mystery. Das Lied, das wurde da einfach so hammer gemacht. Das ist klasse. Ja, ja, da kommt dann irgendwie plötzlich so, oh mein Gott, Fußabdrücke, es muss ein Oktopus sein oder irgend sowas total dämlich. Ja, einfach so. Da passen auch die Kostüme gut dazu und alles. Ja. Da ist schon, Kostüme kommen wir noch dazu. Ja, Darstellerinnen, es gibt Harumichi-Darstellerinnen, die unfassbar sind. Es gibt tolle Kombinationen oder manchmal auch Haruka alleine, die unfassbar sind. Das einzige Medium, wo sie sich wirklich küssen, ist Seramu. Ja, das stimmt, auch wenn es nur im Curtain Call war. Ja, und sie sind, vor allem wenn sie nicht gut sind, wenn sie nicht so viel Präsenz haben in manchen Musicals, da komme ich dann nicht drüber weg, weil ich ja weiß, was alles gehen könnte. Und die Autor werden, denke ich, auch von viel erfahreneren, älteren Schauspielerinnen oft besetzt. Ich weiß es nicht genau, wie alt sie sind, aber die sind oft so unglaublich gut. Speziell ja, Takaginao und Samiyuka oder auch Yuko als Pluto, die, glaube ich, mögen total viele Fans. Ja. Also Nao ist ja so die Queen quasi. Ja, kommt auf die Bühne und plättet den Saal mit 5 Sekunden eine Geste und dann noch die Stimme. Sie hat unfassbare Präsenz. Da stimmt mir, glaube ich, jeder zu bei Nao. Und ich mochte die neue Schuh, ich habe schon wieder den Nachnamen vergessen, die neue Haruka, die finde ich sehr, sehr schön, weil sie ein bisschen Verletzlichkeit mitbringt und sie ist auch sehr, hat sehr viel Power, tolle Stimme, aber es ist einfach eine andere Facette von Haruka und das ist auch sehr schön, wenn mehrere gute Darstellerinnen von den Charakteren tolle Facetten bringen können. Ich bin jetzt auch ein bisschen beeinflusst, weil die Schauspielerin selber in einem Interview gesagt hat, dass sie früher, als sie jünger war, Komplexe hatte, weil sie so groß ist, weil sie so stark aussieht. Sie fand sich nicht gut und durch diese Rolle hat sie sich mit ihrem Körper völlig ausgesöhnt und findet sich jetzt eben so gut wie Haruka. Oder zumindest eben, ja. Na, das ist doch schön. Diese Qualitäten schätzt sie jetzt an sich und das ist natürlich auch was Schönes. Lass uns die alten Usagis noch sagen. Ein paar schöne alte Usagis. Weil es gab so gute. Also mein absoluter Favorit ist Anza Aoyama. Die allererste, sie ist meine Heldin. Anza. Sie singt super. Ja. Sie spielt zwar Usagi so ein bisschen, eigentlich schon fast zu cool, aber irgendwie ist es trotzdem super. Manche sagen, sie übertreibt zu viel, finde ich jetzt nicht. Nein. Ich liebe sie. Sie hat so eine sympathische Art und lächelt immer so freundlich. Sie hat super Chemie mit den anderen Senshi. Es gibt diesen Streit, den sie haben und sie macht so... sie ist ja eigentlich schon, also sie sieht älter aus als 14. Ich weiß nicht, wie alt sie war. Deutlich älter. Aber sie spielt eine jüngere Person und man nimmt es ihr voll ab. Und sie spielt eine gute Usagi. Anza, fand ich, ist manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden von den Storys. Weil sie kann toll leiden. Sie kann so unheimlich gut leiden und dazu hat sie leider viel zu viel Gelegenheit. Also es gibt Musicals, die zu viel wirklich übles Zeug passieren lassen, weil Anza so toll leiden kann, meiner Meinung nach. Oder ja, das kann gut sein. Ich will sie nicht leiden sehen, ich mag sie. No. Und manchmal wird es eben nicht wettgemacht, da kommen wir bei Storys vielleicht noch dazu. Manchmal wird es nicht wettgemacht durch das, was passiert. Eine Ja, Anzahl ist wirklich, wirklich super. In wirklich allen Bereichen. Aber was ich auch sehr mag, ist Marina Moon. Ja, also ich mag von den ersten eigentlich alle. Anzahl ist also mein Favorit. Ja. Marina, die ist 12 gewesen am Anfang. Ja, das ist krass. Unfassbar. Und das hätte ich nicht gedacht. Was Bühnenpräsenz angeht, ich habe ihre erstes, glaube ich, nicht gesehen. Aber später kann sie auch höchstens 14, 15 gewesen sein. Sie hat Kampfgeist. Wenn sie anfängt, wenn sie verwandelt ist, wenn sie ganz entschlossen ist, sie hat sie ist ein tolles Battle-Couple mit den meisten Tuxedo-Masks. Okay, wir hatten ein kleines technisches Problem, aber wir waren dabei, wie toll Marina Moon war. Genau. Und wir können aber, ja, es gab auch andere sehr gute Usagis. Ja, zum Beispiel Fumina, die zweite. Die war halt mehr eine ruhige und ernste Usagi. Ich finde aber, dass sie eigentlich besser zu Neo Queen Serenity gepasst hätte. Aber auch als Usagi fand ich sie gut. Also es gibt auch keine, die schlecht war. Es gibt keine, von der ich sage, die will ich nicht haben. Wirklich nicht. Finde ich auch. Gerade weil sie verschieden sind. Ja, und die letzte, die wäre dann noch Miyuki. War beim Dracula, bei den drei Vampir-Musicals. Die haben die wird gesehen, Ja, die wird von vielen Fans als die beste Sailor Moon dargestellt. Und ich finde auch, sie ist unglaublich gut. Die ist leider schon verstorben, ziemlich jung. Oh je. Aber sie war eine unglaublich tolle Usagi und hat das sehr in Character gespielt. Und ich fand sie super. Das ist jetzt ein guter Anreiz für mich, die Videos doch mal zu sehen. Weil um die habe ich ein bisschen einen Bogen gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil die Reaktionen sehr gemischt sind. Ich kenne viele Fans, ich kenne viele, die es nicht mochten. Habe ich gesagt, schaue ich erstmal die anderen. Aber wenn also ich fand sie ganz cool. Für eine gute Usagi, das wäre schon mal noch mal ein guter Grund. Ja, okay, dann kommt das auf meine Liste. Ist es sowieso, aber guter Grund. Ja. Okay, ja. Das waren die Usagi-Darstellerinnen. Dann würde ich dann jetzt auf die Charaktere gehen. Charaktere, also okay. Also nicht die Darstellerinnen. Machen wir die Kostüme später. Gut, machen wir das. Weil ich das mag ich sehr in Seramu. Wir sehen neue Facetten von den Charakteren, also was wir von Setsuna sehen, dass wir auch mal eine glückliche Hotaru sehen, die einfach nur happy ist und sie tanzt und sie macht freche Bemerkungen über Usagi Omamoru und ist generell einfach nur ein junges Mädchen, was voll in ihrer Gruppe drin ist. Sie ist bei den Senshi drin und es geht ihr gut dabei und das ist einfach auch mal schön. Ja. Das fand ich sehr herzerwärmend. Es gibt natürlich auch sehr, sehr dramatische Hotaru-Musicals und sehr dramatische Saturn-Musicals. Das sind eigentlich fast alle. Und auch, ja, das stimmt. Ja. Und wann immer irgendjemand besessen sein muss von irgendwas Seltsamem, das ist dann meistens auch Hotaru. Also da sieht man auch viele Facetten. Aber das ist schön. Und auch Setsuna, von der man eigentlich auch im Anime schon viel von ihrem Privatleben sieht. Aber ich mag die Setsunas auf der Bühne. Die sind so lustig. Ja, vor allem finde ich auch, dass die Setsunas, also zumindest einige, so diese Mütter und Fürsorge, vor allem Anime jetzt so sehr. Wir haben ein bisschen technisches Problem wieder mit dem Ton. Es bricht manchmal ein bisschen ab. Aber ich habe verstanden, dass du sie mütterlich genannt hast. Ja, das stimmt. Ja, bei dir bricht der Ton auch manchmal so ganz kurz ab, okay. Aber ich verstehe alles. Dann müssen wir gucken, ob unsere Verbindung gut genug bleibt. Ja, ich mag in den neuen Muse diese Familienszenen mit den Autos. Und da hat sie das ganz besonders. Sie ist zu Hause mit Hotaru, während Haruka und Michiru ihre Weltreisen machen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das stimmt. Sie ist glücklich, das zu haben, was sie früher nicht hatte, als Sailor Pluto auf ihrem einsamen Posten. Und ja, da freut man sich doch schon für sie. Eben, das sind schon viele schöne Sachen. Und es gibt auch Charakterentwicklung, klar, meistens für Usagi, aber Ich mochte auch. Ich bin kein Fan von Ami Zoi Saito, aber die neuen Ami Zoi Saito im ersten neuen Musical, das schmilzt mein Herz. Und das ist für Ami ein großer Schritt. Weil in den alten News wird ihr Herz ja immer, wird ihr Vertrauen immer enttäuscht, aber im neuen eben nicht. Und das fand ich super. Oh ja, das stimmt. Das fand ich aber auch super, weil ich habe nämlich gerade erst wieder La Reconquista gesehen. Ja. Und Gott, Ami und Zeus halt sind so süß. Ja. Und er trägt auch nicht so dick auf und sagt, ich würde sterben für dich, wie es der macht, der sie in den alten, in alten Musicals täuscht, sondern er ist viel authentischer. Er ist nicht so aufdringlich und nicht so, er ist ja nicht so sehr Umino. Und ja, war auch ziemlich witzig, dass Ami zuerst so die Standhafteste war und dann die sich halt am ehesten dann in den Typen verliebt hat. Aber er sich auch in sie, obwohl halt der Plan ja eigentlich war, die Senshi zu verraten, aber er hat es nicht gemacht und das war cool. Und dieses Vertrauen von ihr hat er sich verdienen müssen und das hat er sich aber auch verdient. Indem er einfach eben nicht so draufgängerisch an sie rangepoltert ist, sondern ihr den Raum gegeben hat, den sie gebraucht hat. Und sie wird eben aus einem schüchternen Mädchen, das Ausschläge kriegt, wenn Männer in ihre Nähe kommen. es war ein bisschen fragwürdig, weil sie ja sagt, ich will wirklich nicht. Und dann, dabei hätte man es ja belassen sollen. Aber in dem Fall war es eben nicht, dass sie nicht will, weil sie wirklich nicht will, sondern sie will nicht, weil sie Ängste hat oder Scheu hat. Sich nicht wirklich traut, sich zu verlieben, obwohl sie möchte. Da hat sie auch dieses wunderschöne Lied, das sie früher schon hatte, diesen Zwiespalt, sich da noch nicht drauf einlassen wollen, aber andererseits doch zu wollen. Ach, du meinst, dieser Stream Yume war Orkik, oder? Ich weiß nicht, wie der Titel vom Lied ist, aber das ist ein schönes Ding und das hat da, wo dann auch die Inner Senshi einsteigen mit ihren Träumen. Meinst du das? Nein. Aber jedenfalls, das ist jetzt in einem Musical Charakterentwicklung und ich würde auch argumentieren, dass Usagi eine Charakterentwicklung hat über die 5 neuen Musicals hinweg. Weil am Anfang verliert sie Endymion und ich muss mich umbringen und dann verliert sie ihn wieder, ich muss mich umbringen und da wächst sie gewaltig drüber weg. Weil das sind sehr fragwürdige Szenen. Und in den späteren Musicals, irgendjemand tut irgendjemandem irgendwas und Usagi zerbricht nicht daran, sondern sie kennt ihre Stärke und sie unternimmt viel mehr Dinge und hat viel mehr Standhaftigkeit und Stärke. Das stimmt schon. Und ich mochte nicht, dass die Usagi-Darstellerin gewechselt hat, aber die neue Darstellerin hat eine reifere Stimme, finde ich. Sie klingt älter als die. Nur also, ich mochte Hotaru auch, also das ist die neue. Ja. Ich fand zwar, dass die manchmal ein bisschen zu sehr gelächelt hat, auch an Stellen, wo sie jetzt gar nicht so gepasst hat, aber sie war toll, ich mochte sie auch. Die fand ich super, weil sie konnte das jüngere Mädchen genauso gut machen wie die ältere Pharao-Geschichte und sie war so gut mit Chibiusa. Das stimmt. Die Freundschaft war so schön von der neuen Hotaru und Chibiusa. Und das hat das meinst du und ich? Ich meinte jetzt eigentlich die neue Hotaru Moon. Also die heißt Hotaru. Ach so. aber Hotaru ist auch... Ich habe gewundert über den Sprung, ja. Nee, Hotaru ist auch toll. Ja. Ah, okay. Sorry. Hat aber auch manchmal gelächelt. Die heißt... Wo es gar nicht passt. Okay. Siehst du, ich mochte nämlich diese neuere Usagi nicht so. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. So. Aber ich doch, fand eigentlich schon. Sie hatte die schöneren, sie hatte vom Drehbuch manchmal einfach auch viel schönere Szenen mit Mamoru. Eine Szene, wo sie so ein bisschen wirklich ein aufeinander eingespieltes Paar sind und besser aufeinander eingespielt, als er zugibt, dass es ihm was ausmacht, als er so im Schlafanzug im Bett liegt. Und wir wissen auch, wer ihm den Schlafanzug mit Messer und Gabel ausgesucht hat, mit dem S-Thema. Tja. Aber wo er zugibt, dass es ihm schon was ausmacht, ihr nicht helfen zu können. Und sie sagt, es ist okay, ich beschütze dich. Eine Dynamik, wo man sich gegenseitig stützt und sich die gegenseitig die Schwächen auch offenbart. Und das fand ich schon schön. Und da hat, finde ich, ihre Stimme älter geklungen und dazu gepasst. Ich weiß, dass sie sehr hart kritisiert wird für die Lieder, die sie nicht gesungen hat, wo man gehofft hat, dass sie sie singt, oder für generell Stimmqualitäten, hat mich jetzt nicht so gestört. Ich traue aber einfach ihrer Vorgängerin nach. Aber ja, sie hat so gute Szenen einfach. Ja, was man noch zu den Charakteren sagen muss, dass auch Sailor Moon zum Beispiel ganz oft neue Charaktere eingeführt hat. Mhm. Manche von denen waren zwar jetzt nicht so ultra, aber viele davon fand ich richtig cool. Ja. Gerade wenn sie Worldbuilding mitgebracht haben oder Dinge ausgebaut haben, die man wirklich haben wollte aus der Vergangenheit, zwischen Erde und Mond und solche Sachen, die waren schon gut. Oder wenn es... Ich mochte... Wenn es eine Sailor-Kriegerin ist, die man nicht kannte. Astarte? Und... Nein, nee, Quatsch, die kennst du gar nicht. Es gibt auch... Die sind als in Zivil unfassbar nervig von einem anderen Planet. Und später stellen sie sich raus als sehr coole, irgendwie internationale Astro-Krieger-Dinger. Die fand ich dann schon wieder cool. Aber, da weiß ich jetzt gerade nicht, von wem du redest. Mugen Labyrinth. Ach, die? Ja. Ja, die fand ich jetzt nicht so ultra. Aber mittlerweile mag ich sie eigentlich schon irgendwie. Also in Zivil nicht, nein. Nein. Und vor allem... weil eben unpassende Bemerkungen gemacht wurden. Eine Schauspielerin in dem Musical ist trans und es wurde sehr unpassend gewitzelt darüber. Ja, das stimmt schon. Wir wissen gar nicht, ob wir eine Mutter oder einen Vater haben. Das haben sie später nicht mehr gemacht. In den neueren, es gab auch eine neuere Fassung davon. Das haben sie irgendwann gelassen, das war auch besser. Aber... Es gibt einfach, das mag ich generell, wenn neue Dinge kommen, die man nicht kennt. Das mag ich an den Muse, weil ich war ehrlich gesagt, die neuen Musicals sind wirklich gut, die neuen Muse, aber sie erzählen genau die Geschichte, die man kennt. Sie lassen sich schöne neue Details einfallen, Senshi mit Schwertern, aber... Mhm. Ja. Aber es ist halt eigentlich fast wie im Manga. Und bei den alten Musicals, da mixt man halt auch gerne mal Arcs und erfindet neue Charaktere. Und da macht man halt gerne mal neue Sachen. Neue Bösewichter, neue Probleme, neue Nebencharaktere. Ich mag das. Okay. Über die Charaktere könnten wir stundenlang, glaube ich, reden. Ich glaube, jedes Musical hat so viele super gute... In jedem Musical gibt es auch ein paar, die wirklich hängen bleiben und für die man, wo man sagt, für die zwei Leute oder für diese eine oder für die vier, schaue ich schon mal nochmal das ganze Musical an. Aber ich würde an der Stelle, weil wie gesagt, so viele gute, das ist auch einer der ganz guten Punkte, aber ich würde auf die Kostüme kommen. Ja, gut, weil die das Kostüme. Erste sind, was man meistens kennt und sieht von Ceramio, sind die. Ja, da muss ich sagen... Ja, die aufwendigen Kostüme, ja. Ja, da muss ich sagen, in den allerersten Musicals halt die ganz so gut, auch die Perücken nicht. Aber es hat sich gebessert und vor allem in den neuen sind die einfach unfassbar schön. Ja, ich mochte auch bei den alten schon die verwandelten Kostüme, aber nicht die Perücken, ganz sicher nicht. Nee, und also auch die werden besser, aber naja. Und auch, ja... Es gab in der Zeit, es gibt normalerweise im japanischen Fernsehen immer super schöne Perücken. Also die Perückentechnologie war da. Die sind sogar eigentlich besser als überall anders. Ich weiß nicht, warum das jetzt für das Musical nicht ging. Und die Zivilkostüme im allerersten Musical sind auch wirklich sehr, sehr speziell. Vor allem Usagi mit ihrer gigantischen Latzhose. Sehr tragisch. Aber ja, davon abgesehen... Alles andere in diesem Musical ist gut. Ja, aber deshalb würde ich euch nicht empfehlen, mit dem allerersten Musical anzufangen. Aber so von der Story her ist es eigentlich ganz cool. Ja, ja. Oder vielleicht gleich danach ein schöneres zu schauen. Als Ausgleich. Also, das könnt ihr natürlich auch machen. Ich liebe es mit den zweifarbigen Röcken. Ich liebe die ganzen schönen glitzernden Details. Ja. Ist auch sehr schön, dass Uranus zum Beispiel keine gelbe Schleife hat, sondern halt alles ist golden und das passt einfach so schön und sieht super. So toll aus. Ich will es nicht machen müssen, auch nicht für Amigurumi. Ich habe es bisher noch kein Amigurumi gemacht von Ceramio, weil es so viele Details sind, aber es sieht so toll aus. Mhm. Auch die vielen Glitzersachen. Nur die Shiteno können sie nicht. Die Shiteno haben nach wie vor Kartoffelsäcke an, da glitzert nichts. Sie sind meistens auch nicht mal auf die Proportionen von den Schauspielern zugeschnitten. Bei vielen habe ich den Eindruck, man hat ihnen jemand anderes Kostüm übergezogen. Zu kurz, ja, kann zu gut lang, sein. Ich weiß es nicht. Unmöglich. Da hat PGSM eindeutig mehr geleistet und die ganz neuen Shiteno haben was Silbernes, aber immer noch die Details sind lahm. Und alle anderen Bösewichter sehen wesentlich besser aus, generell. Das stimmt schon. Die Beryl-Kostüme meistens super, Galaxia ist klasse. Ja, also Beryl ganz am Anfang, aber Beryl später ist super. Ja, gut, bis auf das eine Christbaum-Kostüm. Ja. Das ist nicht so gut, aber alle anderen sind super. Ich mochte sehr die Five Witches im Musical. Die alle plötzlich einen Stab haben. Das passt super. Das sieht optisch sehr gut aus. Man sieht sofort, sie sind eine Gruppe. Man weiß sofort, sie haben magische Kräfte. Der Stab selber sieht sehr gut aus. Im Anime hat nur eine den Stab und im Musical, vor allem in den neuen Musicals, haben ihn alle. Das fand ich aber direkt. Ich glaube, dass die im Manga auch alle einen haben. Mhm. Und das sieht auf der Bühne wirklich super aus. Mit ihren Farben, die sie alle haben, mit ihren Kostümen, wie sie alle verschieden sind. Sie haben gute Persönlichkeiten und das funktioniert auch super. Das stimmt. Ja, und ja, also kostümtechnisch gab es schon Unfälle. Auch bei anderen Charakteren. Aber manche Sachen sind einfach auch sehr, sehr schön. Und wenn ich irgendwas sehe, ich habe bisher nur einen Yoma gecosplayt, aber wenn ich irgendwann irgendwas machen würde, wäre es wahrscheinlich was aus Ceramio. Yay. Weil ich denke, das sieht an echten Personen eben, da sieht man schon mal, wie sieht das an einem echten Mensch aus und wie haben sie es umgesetzt und das kann man aus Manga-Anime-Vorlagen nicht immer so, finde ich, so gut umsetzen und da haben sie sich viel einfallen lassen und sieht halt, Beryl in ihrem Schuppenpanzer sieht unfassbar gut aus. Oder Galaxia so in ihrem ganz krassen, schimmernden Kostüm, wo einfach alles aussieht, als wäre es aus irgendwelchen richtig krass. Ja, das ist auch ein Kostüm, wenn ich eine Cosplayerin sehe als Galaxia. Du trittst automatisch, willst du einen Schritt zurücktreten, weil es so viel Power hat, das ganze Kostüm. Und auch die Leute, die sich so ein Cosplay aussuchen, wahrscheinlich auch genau die Persönlichkeit mitbringen, die da reinpasst. Aber das ist schon sehr, weil es ist eine Rüstung. Es ist kein Röckchen aus dem dünnsten Stoff, den man finden kann, sondern es kommt wesentlich martialischer rüber, was ja zu ihrer Figur auch passt. Ja, das stimmt. Das ist krass. Bühnenbild. Wenn wir bei der Ausstattung sind. Ja, da ist es ein bisschen unterschiedlich. Da ist es mal so, mal so. Ja, bei manchen Musicals haben wir super Bühnenbilder. Mhm. Bei den neueren arbeiten die halt mehr mit Technik. Mhm. Aber ich glaube, bei den ersten war es weniger und auch bei den neuen ersten waren es ein bisschen weniger. Es gibt ein paar Bühnenbilder, wo man eine Beschreibung mit Untertiteln braucht, wie auf einem Hügel oberhalb von irgendwas, wo ich denke, haben die das im Publikum überhaupt gekriegt? Wussten die, wo wir sind? Und man sieht es auch nicht wirklich, wo man ist. Man ist auf einem Hügel irgendwo, das sieht nach nichts aus. Aber es gibt tolle Bühnenbilder, weil man ja auch sehr gute Dinge hat, die schnell umbaubar sind. Also die Mugen Academy hat in allen Musicals, finde ich, ein gutes Bühnenbild. Tomoe's Labor ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut. In einem Labor kannst du dich crazy Sachen machen. Was? Das ist das Raumzeittor. Mhm. Das ist auch immer sehr schön. Okay. Weiß ich gar nicht, ob ich eins gesehen habe mit Raumzeittor. Doch, also es gibt auf jeden Fall eins, da sieht man wirklich schön das Raumzeittor und es kann sich auch öffnen. Gut. Ich muss in den neuen wahrscheinlich auch, oder? Ich denke schon, aber mir fällt jetzt ein altes ein. Okay. Ja, und ja, alles, was, denke ich, in einem Gebäude stattfindet, hat auch immer ein gutes Bühnenbild. Ich mochte auch Galaxias Unterschlupf sozusagen, hat oft ein gutes Bühnenbild. Und alles, was so auf mehreren Ebenen stattfindet, hat mir auch immer gut gefallen. Also das passt schon. Sie sind nicht zu reduziert. Ja. Ich mag es nicht, wenn es zu reduziert ist und man hat hier ein rotes Geländer und das ist eigentlich alles, was man hat. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass es einmal eine Schule ist und dann eine Turnhalle und dann wieder was anderes. Und ich möchte ein bisschen Bling, möchte ich schon im Bühnenbild haben. Aber du hast die Technik erwähnt. Ja, da war es vor allem bei den ersten Musicals, dass die ganz oft so Special Effects hatten, zum Beispiel mit so Funken, die gesprüht haben bei Attacken und Feuer und die Schauspieler sind über die Bühne geflogen. Manche finden das nicht so toll, aber ich habe das geliebt und ich finde es so schade, dass man das später nicht mehr so gemacht hat. Ich hätte das gerne wieder. Vor allem diese Feuer, wenn Ray kommt und richtiges Feuer auf der Bühne hat. Das finde ich super. Wenn nur die Lichter blinken bei den Attacken, das ist mir zu wenig. Ja, also bei den ganz Neuen hat man das auch, aber wenn er dann einfach nur so ein Scheinwerfer bewegt wird, es funktioniert, aber ich hätte gern ein bisschen mehr. Ja, eben. Und wenn sie Projektionen machen, sowas ist auch immer super schön. Ja, oder einfach nur Seifenblasen für Mercury. Ja. Irgend sowas. Finde ich immer mega geil. Ja, eben. Das finde ich auch schöner. Ja, das vermisse ich so ein bisschen. Ich kenne zwar auch Leute, die das nicht mögen, aber ich finde das super. Ich finde das auch super. Also ich mag nicht, wenn zu wenig passiert. Lieber ein bisschen mehr. Ja, genau. Da darf auch bei den Effekten mehr sein. Aber andere optische Effekte funktionieren gut. Ich mochte das mit dem Fliegen, wenn es einen Platz hatte in der Handlung. Also wenn Usagi in die Luft steigt, weil sie jetzt gleich was wahnsinnig Episches macht. Das finde ich gut. Ja. Wenn jetzt einfach nur zwei Senshi durch die Landschaft geschwenkt werden, weil man es kann, aber nicht braucht, dann muss ich es nicht haben. Oder einmal, es gibt das schlimmste Kleid der Musical-Geschichte der Welt, das nur diesen Harnisch verbergen soll und unfassbar schlimm aussieht und dann auch noch ausgerechnet in Szenen verwendet wird, die selber schon unfassbar schlimm sind. Das ist dann schon, da hätte ich sowohl auf Harnisch als auch Kleid als auch auf den meisten Teil von allen Szenen, wo sie drin waren, komplett verzichten können. Und wenn man den Harnisch wirklich nicht verstecken kann, warum eigentlich nicht? Wenn sie es mit einem Senshi-Kostüm können, wo man ja nicht viel verstecken kann, dann müsste man es auch mit einem normalen Kleid können, wo man mehr Freiheiten hat. Ja. Kleid werde ich nie verstehen. Ich muss auch noch sagen, da gab es einige sehr coole Verwandlungen. Also meistens wurde halt so eine Szene dazwischen geschoben. Aber manchmal gab es dann halt auch so Doubles, die dann so auf der Bühne getanzt haben und dann so ganz kurzes Licht ausgeschaltet. Oder manchmal haben die dann einfach Starlights einfach ihre Kleider runtergerissen, während die Bühne ganz kurz dunkel war und sich innerhalb von Sekunden verwandelt. So Trennwände, die sich einfach an der Senshi freischieben. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Mhm. Ich finde das super. Das ist auch super. Ja. Und ich denke, die Kinder im Publikum, denen fällt die Kinnlade runter, wenn in der einen Sekunde die Tänzerin da war und in der anderen Sekunde steht da Sailor Moon. Ja. Das ist ein guter Effekt. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe das zuerst auch nicht gecheckt, aber mittlerweile verstehe ich schon. Okay. Das so viel zu den Effekten und dem Bühnenbild. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema, Musik. Ja, da finde ich, dass bei den neuen Zelda Muse die Musik ein bisschen weniger eingängig ist. Mhm. Weil da sind halt jetzt zum Beispiel nicht so viele Referate, die sich wiederholen, sondern sind halt immer so Teile, die sich halt unterscheiden. Ja. Und ich musste da so ein bisschen öfters reinhören, aber mittlerweile finde ich es auch sehr cool. Der einzige Ohrwurm von den Neuen, der mir gleich einfällt, ist We Are the Pretty Guardians. Und den mag ich sehr. Finde ich auch. Mhm. Also ich finde da am besten Light Up Woman of the White Moon und Sky of Jewels. Da haben die Da haben die alle so tolle Vorstellungsdinger, ja, wo halt dann jedes Senshi sich vorstellt mit, keine Ahnung, ich bin Jupiter, Kriegerin des Mutes und des Donners. Ja. Und das ist cool. Highlight. Das ist das Highlight in dem Musical, fand ich, weil es einfach, die Darstellerinnen platzen vor Spaß und es kommt mit der Musik gut rüber, weil jede ihr eigen ein bisschen anders instrumentiert ist und ein bisschen anders klingt. Und ja, doch, das war schon. Und ich fand es eigentlich gut, dass sie nicht die alten Lieder nochmal bringen. Ja, hätte auch nicht so ganz reingepasst, weil Miu Miu ist halt schon... Ja, soll ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und klar, bei den alten Sachen sind ein paar rockigere Stücke dabei mit viel E-Gitarre. Es gibt ein paar Muse, die sind überraschend rockig für mich, weil ich dachte dann 90er Jahre, ob die das wohl noch machen, und dann waren die noch voll drin und das gefällt mir musikalisch gut und das sind auch Lieder, die schneller ins Ohr gehen. Die, von den älteren Muse. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, genau, mir auch. Ja. Von den alten Muse sind meine Lieblingssongs übrigens Sailor War und Link. Sailor Aber generell War die ganzen, ganzen Battle-Songs sind eigentlich alle super. Nein. Welches denn nicht? Oh, wie heißt das andere, was sie in jedem einzelnen Stück machen? Nicht Sailor War, das andere Sailor... Nee, La Soldier. Okay. The Soldier? Ja. Erstens, es das heißt... Das findest du nicht gut? Nein. Es Was? Klingt... Nein. Nein. Okay, ich war gerührt, als ich gesehen habe, okay, im allerersten singen sie das schon, aber ich mag es nicht. Ich mag den Titel nicht, weil es ist entweder Le Soldier oder La Soldier. Aber das ist ja quasi Englisch, Soldier. Nein, ist es nicht. Und, Ja, doch, doch, eben schon. Da sprechen sie ja auch Englisch aus und es ist auch ein englisches Wort. Aber da müssen sich mal entscheiden, La, was sie wollen. Außerdem, wenn das ich... Das La ist halt wahrscheinlich einfach nur, um zu zeigen, dass es quasi weiblich ist, weil an sich von dem Wort Soldier Nein. weiß man das ja nicht. Ich mag auch nicht, wenn man sie Pretty Soldiers nennt, weil im Kopf ergänzt sich da immer gleich, oh, Pretty Child Soldier Sailor Moon, klasse. Ich mag, wenn man sie Senshi nennt oder Kriegerinnen, wenn es eine mystische, mythische oder symbolische Komponente hat, aber ich muss keinen Soldier oder Soldaten an Klänge haben, nirgendwo. Ja, auch wenn es früher der Standard war und es war früher Canon, ich mag es nicht und ich mag ehrlich auch das, ehrlich gesagt, Sailor War ist ein gutes Lied. Also, aber ich finde das Soldier super, aber... Das hat sich bei mir nur durch die Wiederholung so einigermaßen eingeprägt. Das mochte ich eigentlich nicht sonderlich. Aber das ist, ja, das es ist das beliebteste, hat jeder seine andere Meinung. Und alles eben. Und ich habe dafür auch ganz viele Lieblingslieder. Und ja, also ich habe vor allem, ich bin ja zu Seramu gekommen über die Fanproduktionen, über Yume. Ich war leider, als ich anfing auf Conventions zu gehen, das war ein Jahr, nachdem sie aufgehört haben. Ich habe sie nicht live gesehen. Ah, witzig, weil ich habe nämlich die letzten Tage die Yume Musicals durchgesuchtet und die fand ich auch richtig cool. Ja, eben. Ich bin gerade ein bisschen im Yume-Hype. Wo hast du das PGSM-Musical gesehen? Und wenn, leider nicht, weil das gibt's. Und wenn ja, wo? Das gibt's online ja eben nicht, eben. Das ist ja das Blöde. Und die anderen habe ich auch alle gesehen, sind sehr schön. Aber die Ausschnitte, ja, die es von dem PG... Ja, und jedenfalls, weil Yume einige Lieder auch auf Deutsch singt, habe ich zum ersten Mal gemerkt, Mensch, die Musik ist wirklich schön. Weil ich habe gesagt, vorher hatte ich nicht den Zugang zu Seramu. Und dann habe ich es auf Deutsch gehört und dachte mir, das gefällt mir wirklich gut. Und... Daraufhin habe ich mir diese Lieder dann in den originalen Musicals angeschaut und dann hat es mich so reingezogen. Und das war natürlich schon, die haben sich Lieder ausgesucht, um sie einzudeutschen, die schön waren. Ja. Und aber es gibt momentan eigentlich sogar fast keine Sailor-Mew-Songs, die ich nicht mögen würde. Ja, es gibt schon welche, die, wie du sagst, die mir ändern so dahin. Sie sind nicht schlecht, aber sie, ja, da würde ich jetzt auch nicht bei allen unbedingt sofort mitsingen wollen, aber es gibt welche, da muss man sofort mitsingen. Ja, also ich habe das jetzt die letzten Tage auch gemerkt, so bei Yume, bei jedem Lied. Ja. Ja. Ich bin Sailor Venus, Prinzessin der Liebe. Ja, das ist auf Deutsch wirklich gut. Und da haben sie auch die kluge Entscheidung genommen, dass sie für ihr dieses Lied gegeben zu haben, war super. Ja, das mochte ich sehr. Und da gibt's, und das ist schon auch bei den japanischen Versionen so, wenn man sie ein paar Mal mit Untertiteln gesehen hat und ein bisschen so folgen kann, worum es geht. Und dann da hat sich für mich schon die Musik erschlossen. Und es gibt die Three Lights, sind halt, können wirklich, haben die wesentlich bessere Musik in den Muse. Ja. Es gibt sehr viele, es gibt inzwischen ja lauter Boygroups oder generell, die in den neuen Musicals haben auch die Senshi eine Band. Auch sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gut. Die Shiteno haben eine Band, nicht so gut. Nein, das stimmt. Nein. Weil man hat eben an Boybands höhere Standards, als die erfüllen. Und dann dachte ich eben auch, man hätte ihnen das Lied nur ein oder anderthalb Töne höher transponieren müssen und es hätte genau in ihrem besseren Stimmbereich gepasst. Man hätte es nicht runterdrücken müssen in eine Lage, in der die alle nicht mehr so viel Power in ihrer Stimme haben, weil es wird ja von Frauen gesungen und man musste es unglaublich tief singen lassen, damit man auch merkt, dass es jetzt Männer sind. Aber sie hätten wirklich in nur ganz wenig höher transponierteren Lied hätten sie es wesentlich besser gemacht und mit mehr Gefühl hätten sie es, mit mehr Power, sie hätten einfach mehr Power gehabt, weil die können schon singen. Wenn man sieht, was Zeus Aitor später für ein wunderbares lyrisches Liebeslied hat mit Ami. Wunderbare Stimme, ja. Wunderschöne Stimme. Und das kommt in der Boyband-Version nicht so raus. Aber die Three Lights sind wirklich sehr gut. Man nimmt ihnen das ab, dass sie Stars sind. Ah, in den neuen ist auch Haruka ein Popstar. Toller Auftritt. Ja. Ich möchte auch noch kurz was anmerken zu Traditional The Grace, zu diesem Venus-Song. Ja, ja. Da gibt's auch so eine coole Version mit Mimette, wo die den Song verarscht. Der ist ja im Original schon cool, ja. Aber bei Yume, der hat den Vogel abgeschossen. Ich hab den jetzt schon so oft geguckt, hier nein Song, ich finde den so klasse. Okay. Wie halt einfach Mimette mitsingt und den Song verarscht. Muss ich noch mal raussuchen, das klingt schon mal ganz perfekt, ja. Weil das Lied das Lied ist gut und ja. Traue ich Mimette ohne weiteres zu. Ja, also für die Musik, ich habe mir auch manchmal nur die Lieder angehört, aber das muss ich sagen, dazu muss ich praktisch vor meinem inneren Auge möchte ich dann schon sehen, was passiert. Nur die Lieder alleine finde ich nicht so schön, aber mit den Darstellerinnen, mit den Kostümen, mit dem ganzen Gefühl, was die auch untereinander, die Chemie, die sie untereinander haben, und da entfaltet es, finde ich, eine wirklich großartige Wirkung auf der Bühne. Ja, also ich höre die Lieder auch privat sehr gern ohne Video, aber mit Video ist es halt trotzdem sehr schön. Ja. Und kann man nicht sagen, die Musik ist unglaublich super. Es gibt für die neuen Muse unterschiedliche Meinungen, welche Musicals jetzt stärker oder schwächer wären, aber ich fand eigentlich die neuen Muse durchgehend gut. Musikalisch. Ja. Also ich auch. Wobei, also am Anfang musste ich halt so ein bisschen erst mit der Musik warm werden, aber ich finde, dass die sich aber gesteigert haben. Also in der Reconquista hatten wir zwar ein paar coole Songs, aber ich finde, dass die mit den anderen Musicals dann besser geworden sind. Ja. Und da finde ich auch das dritte am schönsten, weil ich, ja, es ist natürlich auch die Staffel, die ich auch im Anime besonders mag, von der Handlung und von allem, aber da passt auch wirklich auf der Bühne alles. Und da fand ich eben, was ich vorher jetzt versehentlich schon sagte, aber Hotaru hat tolle, tolle Lieder. Und ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist unglaublich traurige Lied mit Chibiusa. Eben. Man kann sich so einfühlen in alles, was sie durchmacht. Dadurch, weil sie es wirklich singen kann. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Und ja. Lieblingslieder würde ich nicht mal sagen. Bei mir ist es so, wenn ich ein Lied mag, mag ich meistens das ganze Musical. Ja, also gerade wenn ich sage, die Starlights waren gut, dann waren meistens auch die anderen Lieder in dem Musical gut. Ja, die Starlights sind immer gut. Ja, auch mehr Charakter und alles. Handlungen, wir haben schon angerissen. Ich würde zum Thema Handlungen kommen. Oder hast du zu Musik noch was? Nee, jetzt momentan nicht. Ich muss ja auch sagen, du hast auch deutsche Coverversionen gemacht von Seramu und so habe ich deinen Kanal gefunden. weil ich auf der Suche war nach Sachen, die ich vielleicht singen möchte und oder mitsingen möchte oder so. Und dann so habe ich dich gefunden und das fand ich klasse, dass du das machst. Ja, danke. Ja. Ich dachte mir halt, das gibt es nicht auf Deutsch und da gibt es auch sehr wenig Fancover. Ist schade, und ja, dann mache ich halt mal selber welche. Ja. Ich habe ja auch schon vorher Songcover zu anderen Liedern gemacht, also jetzt nicht zu Sailor Me, und dann dachte ich mir, warum auch nicht? Ja, eben. Und ich finde schon, wenn man den Text versteht, es gibt dem Lied schon nochmal eine ganz neue Dimension und das finde ich schon, ich bin großer Fan von den Sailor Me Fancovern, ja. Ich habe mir gedacht, wir singen hier eins, aber ich habe festgestellt, ich kann keins von denen. Das müssen wir vielleicht mal irgendwann nachholen. Ja, können wir. Einzellerne. Okay, würde ich noch kurz zur Handlung kommen? Jo, also wir hatten ja schon gesagt, dass sich die neuen Musicals sehr an den Manga halten. Ja. Und dass die alten Musicals, die mixen gern Staffeln. Ja. Zum Beispiel gab es halt dann zweite Staffel mit Outer Senshi oder Galaxia, die dann Queen Beryl und das Amazonen-Trio heraufbeschwört. Oder, ja, oder auch komplett neue Stories, wie halt die Vampir-Musicals oder Kaguya-Shima. Ja. Das ist ja ein neuer Handlungsbogen mit ganz neuen Feinden. Ja, und das finde ich super, wenn ich nicht weiß, was kommt. Klar, die neuen Musicals sind sehr schön, aber ich will ein bisschen mehr. Ich will nicht nur ein neues Medium, sondern ich will dann wirklich auch eine neue Geschichte, weil das ist ja die Chance, die man hat. Genau. Wenn man es nochmal erzählt. Ich muss nicht nochmal dieselbe Geschichte genauso kriegen. Ich mag alles, was die Neuen reingemacht haben oder anders reingemacht haben. Das, auch wenn es nicht immer zündet oder nicht immer viel Sinn ergibt, aber dass man überrascht wird. Und wie gesagt, ich habe ja erwartet, dass ich von den bekannteren Musicals weiß, was auf mich zukommt, und ich wusste nichts. Es gibt so viele Musicals, wo ich angefangen habe zu schauen. Und dann gibt's eine, also wie in Eden Setsu oder auch in anderen Musicals, dann kommt irgendwas und es flasht mich total. Und ich dachte, was? Warum wusste ich nichts? Warum hat mich niemand informiert? Tumblr hat mich im Stich gelassen. Generell war ich nicht vorbereitet und das hat mir super gut gefallen. Ja, das finde ich auch mega cool. Ja. Zum Beispiel habe ich halt dann so ein Musical zur zweiten Staffel geschaut. Das war auch so relativ nah am Manga, also das war ein älteres. Mhm. Aber dann war plötzlich die Outer-Senshi mit dabei und ich bin ausgerastet und fand das so geil. Eben. Ja. Ja. Da freut man sich einfach. Eben, das ist super. Das geht mir auch so, wenn so unerwartete Dinge oder wenn Dinge kommen, die ich mag. Ich habe manche Musicals, wo ich gemerkt habe, oh, wir haben Beryl und Galaxia, zwei Dinge, die ich mag. Ja. Digiten auch dazu, neue und noch die Lead Crow und die ganzen Galaxia-Senshi. Ja. Das muss ich sehen, egal. Amazon-Trio war auch mal bei Galaxia dabei und Queen Beryl und das war dann geil, so drei Staffeln gemischt. Die haben auch vor allem gute Szenen. Es gibt eine Szene, wo Beryl und Galaxia zusammen Abendessen und sich zuprosten hier mit einem Kelch und es ist alles sehr, sehr stylisch. Und ihre Untergebenen preisen dann jeweils ihre zwei Königinnen und das hat schon was. Und dass Beryl eben nicht immer alle einsam auf der Bühne steht, sondern viel, viel Action bekommt, ist auch super. Aber die Kombinationen eben, es gibt neue Dinge, die hat man noch nie gesehen. Die hatte man nicht erwartet und sie funktionieren sehr, sehr gut. Und das Wunsch würde ich eben, das habe ich vermisst in den neuen. Ich mochte es, wenn irgendwas passiert, was ich nicht erwartet hätte. Das geht mir auch so. Helios war eine Überraschung, weil er einfach so gut getanzt hat in einem Stil, den man sonst nicht hat in Sailor Moon. Also er ist ein moderner, ausgebildeter Tänzer. Irgendwie Leute, die was von Ballett verstehen, können das wahrscheinlich besser vom Genre definieren, aber er ist richtig gut und ganz anders als die üblichen Mew-Tänzer, die der als üblichen Tanzstil. Da habe ich mal eine Szene gesehen mit Helios und das war schon krass. Ja. Und auch für Galaxia wusste ich nicht, was kommt, wie sie es auflösen. Wenn ich nicht genau weiß, was passiert, das gefällt mir besser. Klar, ich schaue das Musical sowieso nachher nochmal fünfmal und dann weiß ich, was kommt. Aber auch da entdeckt man dann wieder was Neues. Und das ist bei den alten Musicals klasse. Selbst das allererste Musical, was eigentlich nur den Dark Kingdom Arc nacherzählt, ist überraschend. Das Ende ist schon, durch das, dass es so dramatisch ist, das habe ich schon überrascht, ja. Also es gibt immer Überraschungen bei den alten Muse. Das ist, gefällt mir. Ja, oder halt auch generell so die komplett neuen Stories wie Kaguya Shima. Das ist krass. Da gibt's auch dann so richtig geile Charaktere. Mhm. Also Luth Merrow. Ja, genau. Luth Merrow. Eine meiner Lieblingsbösewichte. Ja, sie ist klasse. Da gibt's aber auch eine in den Vampir-Musicals. Ich glaube, die wirst du dann auch mögen. Okay. Das klingt ist nämlich gut. Die gleiche Schauspielerin. Ah, okay. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Ja, Hikari Ono ist super. Ja. Oh, war das die den Prinz Demant gespielt hat? Genau. Und das habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe den Namen erkannt und ich weiß, dass die Leute ausrasten, weil ich bin... Ja. Das war das Musical, was ich nicht gesehen habe. Genau, das meinst du wahrscheinlich mit der zweiten Staffel. Genau, das fand ich auch gut. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Oh ja, dann ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung an unsere Zuschauer natürlich. Ich mache das natürlich hier nicht wegen mir, wegen euch. Völlig klar. Ich mache es natürlich für uns beide, für mich, die Gäste und euch da draußen. Okay, die Frage war, was würdest du dir wünschen, wenn für die neuen Musicals, die noch kommen? Ja, also ich fände es ganz cool, wenn da dann wieder ein bisschen mehr neue Story drin ist. Vielleicht sogar nochmal ein Musical. Komplett neuen Story oder halt generell Veränderungen. Ja, bitte. Ja, oder zum Beispiel auch so ein Musical, wie Yume gemacht hat, zum Silver Millennium, also jetzt nur mit dieser Vorgeschichte und das weiter ausbauen, weil da werden so viele Fragen nicht beantwortet. Da würde ich mir Worldbuilding wünschen, weil wir ja über den Konflikt zwischen Erde und Mond eigentlich immer noch nichts wissen. Da Oder wie die Senshi überhaupt zur Aufgabe gekommen? Ja. Das wissen wir ja alles gar nicht. Vorgeschichten oder Vorgänger-Senshi, keine Ahnung. Ja, aber ja, so. Und wenn du bei Yume bist, die haben ein PGSM-Musical gemacht, das super war. Und das könnte ich mir auch wünschen. Das wäre natürlich auch mega. Ja, stell dir vor, Dark Mercury duelliert sich auf der Bühne mit Kun Saito. Ja. Das wäre schon super. Dark Mercury ist toll. Ich fasse es nicht, dass wir schon wieder unterbrechen müssen. Augenblick. Oder weißt du was? Ich unterbreche nicht, ich lasse es durchlaufen. Es wird mir jetzt zu blöd, wir schneiden das raus, aber ich muss kurz an die Tür. Okay. Okay, ich hab ja den Mann von der Technik, der mir das nachher alles schön schneidet. Ja, PGSM. Ja. Und PGSM, die Bühnenshow, die muss man auch lobend erwähnen, wenn wir hier über Musicals reden. Es ist kein Musical, aber es gibt eben die Live-Action-Bühnenshow mit den Character-Songs von den Senshi. Und da gibt es auch ein bisschen Handlung und Story. Und sie ist wunderbar. Ich liebe sie. Kirari ja, PGSM, ja, heißt es. Ja, genau. Ich habe die nämlich vor ein paar Tagen erst zum ersten Mal gesehen. Und was mir am besten gefallen hat, war die Szene mit den Shiteno. Ja. Die ist einfach so unfassbar lustig. Ja, also, die ist klasse, weil sie völlig improvisieren. Man weiß, sie haben kein Drehbuch. Sie gehen einfach ins Publikum, machen, wonach ihnen ist und werden von Kun Saito dann drangsaliert und zur Rechenschaft gezogen, wenn sie zu nett sind. Ihr seid nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Ja, da sind nämlich lauter so kleine Kids halt im Publikum und dann mit denen. Ja, und ein kleines Mädchen fängt es dann an zu weinen, wie Nephrite sie auf die Bühne holen möchte. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, oh, ich kann das nicht machen, weil sie jetzt eine zu starke Energie. Auf jeden Fall total super. Sie sind klasse. Ja. Und dann sieht man auch, was schauspielerisch in ihnen steckt, was sie vielleicht nicht immer zeigen konnten, aber sie sind super. Ja, ich liebe die Shiteno in PGSM. Eben, sie klasse und gehören auch mal auf die Musicalbühne. Und es ist auch, auch der Kirari PGSM ist sehr sehenswert. Kann ich also für alle, die Schauspieler auf Bühnen mit Senshis drin mögen, Stücke auf Bühnen und ja, ich kann es nur empfehlen. Und es ist auf YouTube, glaube ich, immer noch oder immer mal wieder. Ja, ich habe es ja vor ein paar Tagen erst gesehen, also momentan ist es auf YouTube. Gut, ich glaube, es war auch immer auf YouTube. Das war glaube ich, auch nie weg. Ja, genau. Und ich würde mir auch wünschen, ich meine, man kann, weil ja auch Sarah Mio immer wieder den Canon erweitert hat durch neue Dinge, neue Figuren, neue Vorgeschichten, Nachgeschichten, da geht einiges. Ja, da gab es ja zum Beispiel, die kennst du jetzt zwar nicht, aber in den Vampir-Musicals gibt es sogar eine ganz neue Sailor-Kriegerin, also eine richtige. Ja, ich habe Bilder gesehen. Und ich meine, neue Sailor-Kriegerin haben wir auch gekriegt. Plötzlich wurde ja die Welt sehr groß, als die Starlights, die Three Lights auf einmal da waren und mit Starmaker und Starhealer und Starfighter war plötzlich die Welt auch sehr groß geworden. Und natürlich könnte man jetzt beliebig viele andere Sonnensysteme dazu nehmen. Aber ich würde einfach auch gerne noch solche unbeantworteten Fragen. Was ist damals vorgefallen im Silver Millennium oder in der Zukunft? Man könnte in die Zukunft gehen und da noch schauen. Man könnte Geschichten aus der Zukunft erzählen. Da gäbe es so viel Sachen. Ja. Also generell bei Sailor Moon, wo man halt einfach nicht so genau weiß, wie das jetzt war und was damit jetzt ist und alles. Da gäbe es so viel Sachen. Oder auch wer Kosmos ist und sowas, wissen wir bis heute nicht. Wir wissen nichts eben und das wäre klasse. Das ist so ein großer Teil von der Mythologie und so ein wichtiger Teil. Und es gibt nur Theorien, keine Fakten. Ja, also so im Manga sind zwar so ein paar Andeutungen, nicht explizit gesagt von wegen, ja, Kosmos ist jetzt die und die, das ist Sailor Moon aus der Zukunft oder sonst was, nix. Nee, und vielleicht muss man es ja nicht super aufdecken, aber ein bisschen mehr würde ich schon gern wissen. Mhm. Und ich würde gern ein Crossover sehen, egal womit. Aber das wäre auch klasse. Ja. Irgendeine andere schöne Serie. Pokémon. Keine Ahnung. Wäre witzig. Ja, weil dann hast du natürlich wieder tausende Möglichkeiten. Und ja, ich hatte ja sogar ein Video gemacht über welche Pokémon die Sailors entschieden. Ja, das ist klasse. Ich kenne gar nicht mal so viele Pokémon, aber ich liebe Dialga wegen der Verbindung zu einerseits Sailor Pluto und Doctor Who. Und deswegen ist es das Zeit-Pokémon mein Pokémon, weil ich eben sowohl Pluto als auch Doctor Who mag und denke mir, das passt jetzt einfach. Ja, oder man kann einfach ein anderes großes Fandom, wenn sie denken, sie könnten jemals Probleme haben, Sailor Moon Publikums zu finden. Klar, man könnte internationale Shows machen. Es gab vor Jahren den Versuch, es gab eine Lizenznehmerin in Deutschland und sie hat versucht, die deutsche, also die Original-Musicals in Deutschland aufzuführen. Und es war also ein perfekter Sturm von Dingen, die organisatorisch und mit den Leuten, die mitgemacht haben, das ist einfach so viel dazwischen gekommen. Sie musste den Schauplatz wechseln, sie musste die Besetzung wechseln, sie hat sich was gebrochen. Es ist einfach. Ich habe sie auf einem Con getroffen, sie war super nett und ich denke, sie hat es super gemacht. Sie war professionelle Musical-Darstellerin, aber die Fans waren nicht sehr nett zu ihr und ich denke, organisatorisch stand viel dagegen. Aber es heißt nicht, dass es nicht ginge. Oder nicht in anderen Ländern oder unter anderen Vorzeichen ginge. Oder dass man nicht die original japanischen Cast einfach mal durch ein paar Länder touren lassen kann und nicht nur in Paris auf die, da ist eine große Convention in Paris, da haben sie die, glaube ich, hingeschickt. Und warum denn auch nicht? Und so wie sie jetzt das Idol-Fandom in Sailor Moon reingezogen haben, um diese Fans von den Sängerinnen in dieses Musical zu holen, könnte man auch Fans aus anderen Fandoms holen. Und genau. Aber ich glaube, das ist jetzt an den Sailor Moon-Fans an sich geschaltet, dass es jetzt keiner sehen wollen würde. Ja, ich denke auch, die Leute gehen da eben auch nochmal rein nach ein paar Jahren. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber wenn wieder ein neues, also wenn man dort wohnt und kann, hat die Möglichkeit oder finanziell die Möglichkeit hinzufahren. Die Werbung muss eben gut sein. Wenn sie jetzt ein paar Jahre lang unengagierte Shows machen würden, könnte es schon Probleme geben, wir wissen es nicht. Aber Möglichkeiten, neue Dinge zu machen, hat man immer. Und neu anzufangen und das Fandom ist so riesig, so alt und so stark. Da geht genau. Ich meine, ich habe auf meinem Kanal irgendwie Leute, die sind 10 Jahre alt, habe ich Leute, die sind 40. Ja. Krass. Eben. Generationenübergreifend. Ja. Ich bin immer ein bisschen verstört, wenn ich in dem Publikum in Japan hauptsächlich so Dreijährige sehe und denke, wer denkt jetzt, das wäre eine gute Serie, vor allem PGSM, wer denkt, das wäre altersgemäß? Mein Sohn war 6 und hat es schon kaum verkraftet und hat schon die Faust in den Bildschirm krachen lassen, wenn Künzeito wieder mal fies war. Aber generell denke ich, das ist keine Kleinkinderserie, auch nicht mal eine Kinderserie. Kinder haben viel Spaß und sie lieben es. Aber weil das Universum so groß ist, so vielfältig und so episch. Und ja, das weil vor halt allem Sailor Moon ist eben gut auf viele Arten, die man anderswo nicht hat, auch nicht nur, weil es gut gemacht ist, das ist nicht immer, aber da sind halt auch einige Szenen, die jetzt vielleicht eher ein bisschen brutaler sind. Ja. Die Serie ist bei uns zumindest ja auch FSK 12, also warum da die dreijährigen Kinder... Ja. Okay. Warum die da jetzt dreijährige Kinder in die Musicals schleppen, wo am Ende die meisten sterben, zwar wiederkommen, aber trotzdem sterben. Ja, eben, das ist sehr brutal. Und es wird eben im Kinderprogramm ausgestrahlt, glaube ich, dort. Aber trotzdem, das ist keine Kinderserie. Aber nein, generell, also die Gründe, warum man Sailor Moon mag, die sind eben dieselben damals wie heute. Und ich denke, das spricht eben wirklich auch, ich war nicht Kind, als ich Sailor Moon entdeckt habe. Ja, ich auch nicht. Ich war Mitte 20 und es hat mich trotzdem gepackt. Und das ist wirklich, und das merkt man auch auf den Conventions, die Leute, alle Altersstufen, alles. Das ist super. Ja, das finde ich auch. Jo. Okay, dann würde ich zum Schluss noch sagen, sag nochmal, wo man dich findet, wenn man deine Sachen sehen oder sich... Ja, googelt einfach Sailor Cat oder sucht am besten auf YouTube. Genau. Und bei uns findet, fahrt ihr wie immer im Outro. Also vielen Dank, Sailor Cat, hat mich super, super gefreut. Ja, mich hat's auch sehr gefreut. Ja. Und der erste, sind wir jetzt der beste Podcast, weil wir die beiden, wir haben ja nicht fusioniert eigentlich. Nein, wir sind immer noch die beiden besten Podcasts. Ich mache ja mehr so Episoden-Reviews. Du machst alles das, was wir auf keinen Fall machen werden. Genau. Ja. Also das ist schon mal für die Fans sowieso super, aber ich denke, auch wenn wir dasselbe machen würden, das ist eben dann zweimal doppelt so viel Sailor Moon Podcast. Das ist nie verkehrt. Ja, das stimmt. Aber nein, wir ergänzen uns perfekt. Weil ich tue mir das nicht an mit den Episoden. Das dürft ihr gerne machen und ihr macht es auch sehr gut. Ich kann es auch nur empfehlen. Ja, danke schön. Für den Podcast. Solange es noch geht, solange die EU uns noch lässt und die Upload-Filter, also geht euren EU-Abgeordneten auf den Keks. Wir brauchen keine Upload-Filter für Sailor Moon Podcasts. Ja. Ja. Das war schon sehr schockierend heute, dass es beschlossen wurde, dass die Vorlage überhaupt so durchging, dass dieser ganze Fan-Content wahrscheinlich in den Filtern hängen bleibt. Und ein Appell an die Zuhörerschaft, wenn ihr was tun könnt, dagegen tut es. Es ist ja bisher schon ziemlich scheiße mit diesen Urheberrechtssachen momentan auf YouTube und wenn es dann noch schlimmer wird, muss jetzt nicht sein. Nee, weil ich denke, was wir tun, ist schon legitim, aber weiß das der Filter? Weil wenn jemand eine Serie oder ein Musical in die Welt setzt, dann muss in Zeitungen darüber geschrieben werden dürfen und dann muss auch in einem Podcast darüber geredet werden dürfen. Ja, genau. Und das ist außerdem das Internet. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!